Zeuge Franz Ruprecht, Kaufmann, 50 Jahre alt, 68. Verhandlungstag, 23.07.1964. Sie wurden also damals wegen deutschfeindlicher Umtriebe verhaftet, und zwar wann? Es war in August 1941. 1941. Und wann kamen Sie nach Auschwitz? In Auschwitz kam ich am 23.04.1942. Am 23.04.1942 und sind dort geblieben, wie lang? Bis Anfang Dezember 1944. Als Sie nach Auschwitz gekommen sind, da wurden Sie wohin? Wo wurden Sie ausgeladen zunächst einmal? Ich war in Auschwitz am Bahnhof ausgeladen. Von der Stadt Auschwitz? Von Stadt Auschwitz, ja. Wie viele Menschen waren ungefähr mit Ihnen zusammen? Es waren damals über 1000 Menschen. Über 1000 Menschen. Ja. Nur Männer oder auch Frauen? Damals kamen nur Männer. Ich habe bloß Männer gesehen. Nur Männer gesehen. Sie wurden dort ausgeladen. Und wurden Sie dann auch ausgesondert, wer ins Lager kommen sollte und wer etwa vergast werden sollte? Nein, es war bei den Ausgesonderten, da handelt es sich meistens um jüdische Transporte. Aha. Bei arischen Transporten sind alle ins Lager angekommen. Die konnten ins Lager als Muselmänner, dann auch zur Vergasung ausgesondert werden. Ja, das kommt nachher. Wir sind jetzt zunächst mal bei Ihrer Ankunft. Ja. Da fand also eine solche Selektion nicht statt. Nein. Sie wurden dann, wie das dort üblich war, zunächst umgekleidet und bekamen Häftlingskleider und die Häftlingsnummer und wurden dann ins Lager eingewiesen. Ja. Auf welchen Block kamen Sie denn? Ich kam auf Block 11. Und zwar im Stammlager? Im Stammlager. Im Stammlager Block 11. War das ein Quarantäneblock oder blieben Sie längere Zeit? Nein, das war ein Bunkerblock, ein Todesblock. Dort wurden die Erschießungen durchgeführt. Ja. Und waren Sie im ersten Stock untergebracht? Ich war, ersten Stock. Im ersten Stock waren Sie untergebracht. Ja. Und wie lange blieben Sie dort ungefähr? Ich blieb mit Unterbrechungen circa 3 Monate dort. Und wodurch waren die Unterbrechungen erfolgt? Ich bin nach 3 Wochen, sind meine Hände angeschwollen. Nach 4 Wochen waren meine Beine geschwollen. Nach 5 Wochen wurde ich durch Dr. Gehring operiert. Ich hatte Phlegmone an linken oder rechten Fuß, ich kann mich nicht erinnern. Und dann kam ich auf eine chirurgische Abteilung. Im Krankenbau? Im Krankenbau. Nach einer Woche habe ich Fleckfieber gekriegt. Dann nach 3 Wochen war die Krise vorüber. Ich habe glücklicherweise die Fleckfieber durchstanden. Dann noch nach circa 10 Tagen nach Fleckfieber haben sie mich wieder auf Block 11 entlassen. Auf Block 11 war ich vielleicht noch 2-3 Wochen wieder mit Unterbrechungen, denn nach jeder Woche bin ich wieder auf den Krankenbau angewiesen worden. Ich konnte nicht zu mich kommen. Die Zeitdauer nach so einer schweren Krankheit wie Fleckfieber war zu kurz, um zu sich zu kommen. Ich war ein Muselmann geworden. Ja. Wo wurden Sie denn beschäftigt in dieser Zeit? In dieser Zeit hatte ich am Bauhof gearbeitet. Ja. Und das war der Kapo Nummer 22, August sein Vorname. Ja. Ein grausamer Mann, wie die meisten grausam waren. Es ist unvorstellbar, mit welcher Wucht er und seine Kapos zugeschlagen haben. Als ob das ganze Leben von dieser Wucht abhängen möchte. Ich habe so einmal einen Schlag gekriegt, ich konnte nicht atmen, ich konnte nicht weinen, ich konnte nicht sprechen. Ich dachte, die Welt bricht in mich zusammen. Übrigens war ich bloß darauf bedacht, nie Schläge und nie unter die Füße der Kapos zu kommen, denn das wäre bestimmt mein Ende. Denn wenn man heute die SS vor Gericht stellt, dann möchte ich doch sagen, dass die reichsdeutsche Kapos, die Befauer, tausendmal schlechter waren als die SS-Leute. Denn unter SS-Leute hat man auch sehr vielen Menschen begegnet. Herr Ruprecht, Sie sind, wie Sie sagten, mit dem Bau beschäftigt gewesen. Wurden diese Bauten auch in Auschwitz? Nein, das war ein Bauhof. Das waren keine Bauten. Das war ein Lager für Rohmaterialien. War das außerhalb des Lagers? Das war außerhalb der Drähte, ja. Und im Lager selbst haben Sie an Bauten nicht gearbeitet? Nein. Nein. Nun haben Sie uns vorhin schon erwähnt, dass auch in dem Lager Selektionen durchgeführt wurden. Ja, die Selektionen wurden durchgeführt auf dem Krankenbau und dann auch von Zeit zu Zeit im ganzen Lager. Wer, sagen wir, geschwollene Beine hatte, konnte damit rechnen, dass er zur Vergasung wandern wird. Ja. Haben Sie solche Selektionen selbst einmal miterlebt? Ja. Wo? Einmal auf dem Krankenbau. Ich dachte schon, ich käme zur Vergasung, denn meine Karte mit verschiedenen anderen, also Stammkarte von Lager, wurde mitgenommen zur politischen Abteilung. Und dann merkwürdigerweise kam meine einzige Karte zurück, alle anderen wurden vergast. Und ein zweites Mal, das war Mitte August, vielleicht konnte sein Ende August, war eine große Selektion im Lager und damals war ich ganz geschwollen. Und da hat ein SS-Hauptscharführer die Selektion durchgenommen. Und alle, die dicke Beine hatten und angeschwollen waren, sind zur Vergasung ausgesondert worden. Ich war damals auch dabei. Und da ist mein Ende des Stammlagers in Auschwitz. Denn von dort aus kam ich dann mit 1200 anderen Häftlingen nach Birkenau. Wir sollten dann in Birkenau vergast werden und verbrannt werden. Ich weiß nicht, ob ich weitersprechen soll, haben Sie noch... Ja, dazu kam es aber nicht. Ja, es kam dazu. Eines Sonntags, Ende August konnte es gewesen sein, 1942, haben sie uns die 1200 Männer, die sie ausgesondert haben damals, haben sie dann zwei Tage lang in die Keller der Blocks 20 oder 21, kann ich mir sagen. Da drüben ist die Karte. Ja. Hier ist Birkenau, ja? War das in Birkenau? Das war in Auschwitz, in Bulgarien. Ich glaube, es waren Block 8 und 9. Ne? In die zwei Blocks kam man rein, oder 10 konnte es sein, in die Keller. Dort waren wir zwei Tage und am Ende August sind wir dann zu... Ich verstehe Sie nicht, Sie müssen ins Mikrofon sprechen, ja? Dort waren wir fast zwei Tage in die Kellers und es war gerade Sonntag, Ende August sind wir dann nach Birkenau getrieben worden. Und wo sind Sie nach Birkenau hingekommen? Wir kamen in Birkenau an und unterwegs, wir wurden von SS begleitet. Und da kam ein SS-Mann zu mir und sagt, wisst du auch, wo das hingeht? Und sag ich, ja, ich weiß, wo es hingeht. Und meint er, und glaubst du daran, dass du sterben wirst? Sag ich, ich glaube nicht daran, dass ich sterben werde. Sagt er, Kell, bist du noch zu retten? Du gehst doch, sagt er, zur Vergasung, ist doch unmöglich, dass du am Leben bleibst. Da sagt ihm noch der SS-Mann, schneller wirst du krepieren als ich. Ich hatte einfach nicht geglaubt, dass ich sterben werde. Es war unmöglich, das war unfassbar, dass mein lebendiger Mensch zur Vergasung treibt. Ich hab daran nicht geglaubt. Es war irgendwas in mir, ich konnte es nicht glauben. Da hat dieser SS-Mann noch zwei andere SS-Leute herbeigerufen, oder drei waren es, und haben mich so ausgelacht. Kell, sagte eine, wenn du noch morgen lebst, da stelle ich dich eine Gans, da kannst du voll auffressen. Ich lebe noch heute. Wir kamen dann in Birkenau an das Tor, das sehen Sie da. Ja, wollen Sie das zeichnen, vielleicht auch in der Karte? Das klingt von Birkenau, ne? Rampe? Das ist die Rampe. Das ist der Bahnhof, Moment mal. Was kann ich sagen? Das war genau so ein Haus wie dieses, ne? Ja. Ja, also hier kam er an und da sind wir vielleicht 2 Stunden stehen geblieben dort. Wir wussten nicht, was los ist. Weil in der damaligen Zeit war bloß 2 Krematoriums, also 2 kleine Krematoriums. Die Gastkammern waren ein Fassungsvermögen von jede Gastkammer zu 1000 Menschen, ne, konnten da vergast werden. Wo lagen denn diese beiden Krematorien, die damals bestanden? Also da oben sehen Sie diese 4 Krematorien, die waren damals noch nicht da. Nee, 2 Krematorien waren da. 2. Waren das ehemalige Bauernhäuser? Ich kann nicht sagen, das waren alte Häuser, waren das. Bitte? Es waren alte Häuser. Ob alte das Häuser. Bauernhäuser waren, ich kann das nicht genau erklären. Und das war gewesen, wann? Im August 42? Ende August 42. 42, ja. Das waren die 2 großen Krematoriums noch nicht da? Nein. Moment mal, das ist Lager A, Lager B, Lager C, Lager D. Und hier waren die 2 kleinen Krematoriums, hier war die Effektenkammer. Da war die Effektenkammer. Und hier waren die 2 großen Krematoriums, die erst 43 gebaut wurden. Und hier war die Rampe, wo die Selektion stattgefunden hat. Nun, und wo sind Sie dann hingeführt worden? In Birkenau. Wollen Sie uns das noch zeigen? Sie standen also vorne am Tor ein paar Stunden. Ja, also das Lager hat damals noch gar nicht existiert. Ja. Das ist erst 43 fertiggestellt worden. Und das, glaube ich, ist 44. Ja. Das ist der sogenannte Mexik. Ja. Hat es bei uns in Lagersprache geheißen. Moment mal. Und da standen Sie vorne am Tor? Ja, Moment, da kam man hier durch, diese Gleise waren auch noch nicht da. Sind wir den Weg hier marschiert, hier war die Blockführerstube. Hier, das war die Blockführerstube. Und das war ein Raum für Dusche, für Bad und so weiter. Die Sauna, die sogenannte. Die Sauna, ja. Und da kam man echt hier in die Sauna rein. Und da waren wir circa 6 Stunden da, so bis circa 9 oder 10 Uhr abends. Denn die Krematoriums waren damals von einem holländischen Transport belegt. Die hatten keinen Platz einfach für uns. Und da haben sie uns dann von die Sauna nachts, als sie gesehen haben, dass es kein Platz im Krematorium war, haben sie uns hier geführt. Ich glaube, auf diesem Block, der Block, es war 20 oder 21, ich kann nicht genau sagen, das ist ein alter Steinblock. Das waren Baracken und das waren Stein, auf Stein, das so Hühnerzuchtfarm oder sowas war das. Und da war der Blockels ein Jude, ein Mundek, der ist dann aus dem Lager geflohen. Und dann nach 2 Tagen kamen die Autos an und sollten uns dann abholen zu vergasen. Wie Sie sehen, bin ich nicht vergast worden von 1200 Menschen, ich bin am Leben geblieben. Ich weiß nicht, ob das mein Geist ist. Es ist ein Wunder geschehen. Die meisten Leute glauben nicht an Wunder. Es ist ein Wunder geschehen. 1199 sind vergast worden, ich bin am Leben. Nicht durch eine Hilfe eines SS-Mannes oder eines Blockältesten, durch eine Hilfe von Himmel. Ich bin da. Und wie ist das zugegangen? Als der Tag kam, wo wir vergast werden sollten, mussten wir uns alle ausziehen. Nee, kann ich gar nicht mehr erinnern. Wir mussten den Oberkörper frei machen und einzeln uns aufstellen in eine Reihe. Und vor dem Block ist ein Auto, also Auto hinter Auto sind gefahren gekommen. Und die Häftlinge mussten immer auf den Block, auf den Auto einsteigen. Bevor sie aber ins Auto reingegangen sind, war der Blockschreiber und ein SS-Mann, der die Nummer kontrolliert hat und die Nummer eingetragen hat, damit man dann die Leute, die Häftlinge, die zur Vergasung bestimmt waren, aus die Karteikarte ausstreicht und in Totenregister einträgt. Wir haben noch circa 20 Männer getrennt von den Wagen. Es konnte gewesen sein, vielleicht 15 Meter. Plötzlich ging ein Jüngling vorbei, ein junger Mensch, und stellte sich hin. Wir waren bewacht von den SS-Leuten und von Stubendiensten vom Block 20 oder 21, kann ich mich nicht mehr erinnern. und ging an ihm vorbei und sagt: Und du stehst auch hier? Wir sind so in der Reihe gestanden. Nur sage ich: Nur was soll ich denn machen? Sagt er: Und wisst du auch, wo das hingeht? Sag ich: Ja, nur was soll ich denn machen? Sagt er: Geh fort von hier. Ich habe mir das zweimal nicht sagen lassen. Ich habe meine Holzschuhe runtergenommen. Die SS-Leute und die Sturmdienste, die haben gestanden mit den Knippels. Kein Mensch hat sie geriert. Ich bin dann durch die Kette. Aber wo sollte ich hin? Ich wusste nie, wohin. Das Lager Birkenau war doch zu jener Zeit ein einziges Vernichtungslager. Ich bin an die nächste Ecke gegangen, wo ein Block zu Ende ging. Und da stand ein zweiter junger Mensch und fragte mich: Wo willst du hin? Sag ich: Ich weiß nicht, der Mann hat mir da gesagt, ich soll raus. Ach so, komm mit, sagt er. Der hat mich gefiert und der hat mich gefiert dann auf dem Krankenbau. Und auf dem Krankenbau war der Chefarzt, der Häftlingschefarzt Dr. Senkeler. Der hat mich so angeguckt, eine lange Weile hat er nachgedacht und dann sagt er zu mir: Willst du noch leben? Sag ich: Ja, ich will leben. Na gut, ich nehme dich auf den Krankenbau auf. Der junge Mensch, der mich dort hingebracht hat, ist gleichfalls auf dem Krankenbau aufgenommen worden. In 2 Tagen habe ich gesehen, dass er gestorben war. War fast ein halbes Jahr auf dem Krankenbau. Ich konnte nicht zu mich kommen. Ich habe ewig unter 50 Kilo gewogen. Und dann plötzlich Ende 42 wurden von der SS Lebensmittelpakete zugelassen. Mein Schwager hatte damals eine Bäckerei in Lodz und er schickte mich zu Weihnachten 1942 3 Lebensmittelpakete. Die haben vielleicht zusammengewogen, ich will nicht übertreiben, 50 Kilo. Ich habe am einen Tag vielleicht 12 Pfund Zucker gegessen. Ich habe nicht gegessen, ich habe gefressen. Ich habe in 3 Wochen 30 bis 40 Pfund zugenommen. Ich habe im Krankenbau einen Mann kennengelernt, namens Piskon. Es war in Schlesia. Er war ein Oberkapo auf dem größten Kommando in Birkenau, das geheißen Planierung. Planierung. Die haben gebaut an den Lager, das neu entstanden ist. Und ich habe mich da auf dem Krankenbau mit dem Mann sozusagen befreundet, auch ein bisschen bestochen. Ich habe viel Pakete gekriegt und konnte dadurch in sein Vertrauen eindringen. Und als der Mann dann vom Krankenbau entlassen wurde, da hat er mir gesagt: Wenn du einmal vom Krankenbau rauskommst, kommst zu mir auf mein Kommando. Und tatsächlich war es so. Ich bin dann im März 1943 oder Ende Februar konnte es gewesen sein, bin ich von dort entlassen worden, vom Krankenbau. Und der Arzt sagte mir noch: Wenn du kannst, geh noch zu Herrn Piskon, der wird dir schon helfen. Und tatsächlich, ich bin zu Herrn Piskon gegangen und er hat mich auf sein Kommando aufgenommen. Ja, nun sagen Sie, haben Sie noch eine Ahnung, wer damals diese Selektionen auf dem Krankenbau und im Lager vorgenommen hat? Den Hauptscharführer, sein Name kenne ich nicht. Es kann vielleicht ein bekannter Name sein, aber ich war wie ein gehetztes Tier. Ich hatte keinen Begriff, wer Kaduk ist. Ich war bloß darauf, meine Sinne waren darauf gerichtet, nicht unter die Räder, nicht unter die Füße zu kommen. Es war zu verzweifeln. Ja. Ab 43 habe ich einen Überblick über das Lager gekriegt, weil ich in die Paketstelle bin ich durch Zufall als Häftlingschef der Paketstelle gewonnen und die ganze Karteikarte, die im Lager war, war auch bei mir. Denn jede Totenmeldung, jede Verlegung kam dann durch meine Hände. Ja, Sie wissen also nicht mehr, wer diese Selektion in dem Krankenbau durchgeführt hat. Wissen Sie noch, wer die Selektion durchgeführt hat in dem Lager? wo damals diese 1200 Menschen? Es war ein Hauptschallfehler. Wer das war, weiß ich nicht. Die Selektionen, die meisten Selektionen an der Rampe hat Dr. Mengele durchgeführt. Ich habe ihn des Öfteren im Lager gesehen. Auch im Lager Birkenau wurden die Selektionen von Dr. Mengele durchgeführt. Ja. Er war sehr emsig, sehr, sehr fleißig dabei, ne? Ja. Nun, sagen Sie bitte, kennen Sie von den Angeklagten, die heute hier vor Gericht stehen, irgendwelche Leute persönlich? Ja, ich müsste die Leute mich anschauen, wenn Sie gestatten. Ja, natürlich gestatte ich es. Bitte schön. Ist nicht. Nach 20 Jahren ist es schwer. Natürlich ist das sehr schwer. Ich möchte Ihnen nur die Möglichkeit geben. Herr Baretzky, wie alt waren Sie damals, als Sie ins Lager kamen? Von welchem Jahr? Ich war damals 42. Bitte? Als Sie ins Lager kamen. Am 43. August, Juli, August. Ja, wie alt waren Sie damals? Ja, bin 19 geboren. 23. Es ist eine Tragik von diesen Leuten. Ich habe einmal einen SS-Mann gekriegt von Ungarn. Der war 18 Jahre alt. Ja. Yeah. Der kam zu mir mit meinem alten Chef. Der alte Chef war ein SS-Mann, ein alter Parteigenosse. Knurrer hat er geheißen. Der war aus Berlin, ein Beamter aus Berlin. Das war ein sehr anständiger Mensch. Bei der Paketkontrolle hat er selbst Schwarzbrot gegessen mit Margarine, aber hat von den Paketen, wo doch gute Sachen bestimmt drin waren, hat nichts angerührt. Ja, nun sagen Sie. Ja, bitte? Als er dann weggegangen ist, er musste dann weg und hat seinen Vertreter gebracht, einen 18-jährigen Burschen. Dann haben sie schon vorher gedrillt, dass er kommt ins Lager, auf die Paketstelle, und er muss sehr aufpassen, dass dort lauter Schwerverbrecher sind. Und dieser junge Mensch kam an, hatte keine Ahnung, wer da tatsächlich im Lager ist oder bei uns ist, hat sich ewig an die Pistole gehalten, ne? Wusste nicht, was da los ist eigentlich. Ja. Aber mein Chef hat ihm erzählt, pass auf, wenn du was nicht willst, das fragst du Herr Rupprecht, der wird dir alles erzählen. Und ja, da hat sich so ziemlich daran gehalten. Nach 2-3 Tagen hatte ich ihn gefragt, sage ich, Mensch, was ist denn los? Sie halten sich immer so an die Pistole. Hier macht Ihnen doch kein Mensch was. Ja. Da hat mir mit großen Augen angeguckt, sagt er, hier haben Sie doch erzählt, dass Sie lauter Verbrecher sind. Ja. Sagt er, ich will an die Front. Sag ich, pass auf, sag ich, passen Sie auf, warten Sie ein bisschen, gucken sich erst die Leute an, Sie sind jung, Sie sind aus Ungarn, Sie kommen aus einer anderen Welt. Und da werden Sie erst sich selbst überzeugen, ob wir tatsächlich Verbrecher sind. Ja. Nach einer Woche oder nach 2 Wochen wollte der Mann nicht mehr an die Front. Er hat tatsächlich erkannt, dass das ein Verbrechen war, was man dort mit den Leuten getrieben hat. Und das war bei jedem SS-Mann so. Der kam rein in die Miele, es gab kein Zurück. Nun, haben Sie auch mal erlebt, dass Leute auf Block 11 erschossen worden sind? Des Öfteren. Wenn und erzählen wir, Sie das mal, wie das gewesen ist. Wenn wir vom Kommando zurückkamen, mussten wir doch immer zurück auf Block 11. Dort hat man unser Essen gekriegt. Ja. Es war vielleicht jeden zweiten oder jeden Tag, wenn man mittags zurückkam, mussten wir bei der verschlossenen Tür echt warten, weil am Block 11 Erschießungen durchgeführt wurden. Ich konnte es nicht glauben, dass man da so viele Leute erschießt. Ich habe da manchmal gewartet mit 1000, da waren circa 1000 Häftlinge auf dem Block, bis das Tor sich öffnet. Und da kamen meistens ein Wagen oder zwei Wagen oder fünf Wagen, so Art wie Kisten haben sie da rausgefahren. Und da sagte einer, guck mal, da tropft noch Blut durch. Das war so primitive Kisten waren das, mit Löcher darin, ne? Ja. Ich denke, ist denn das möglich? Und sag ich, wo ist denn das? Ich bin da hingegangen und tatsächlich war eine Masse wie Blut. Ich war erschrocken, ich hatte Angst gehabt. Ich denke, Menschenskinder, wissen sowas möglich? Ja. Der häufigste Mann, der die Erschießungen durchgeführt hat, war Palitsch. Ich weiß nicht, ob der Mann heute noch lebt. Und ich wieso möchte, wissen Sie das? Haben Sie das gehört oder haben Sie das Ich habe ihn gesehen persönlich. Durch Zufall. Im Lager war es doch so, dass das Lager Auschwitz I, das Lager Auschwitz aus, muss man getrennt halten mit dem Lager Birkenau. Ja. Im Lager Auschwitz I war die Ordnung noch immer besser als in Birkenau. Denn im Lager Auschwitz waren die Wohnräume auch schon besser. Wenn auch das Lager Auschwitz nicht mehr als normal genommen 1000 bis 1500 Menschen aufnehmen konnte. Und dort haben ja meistens 20.000 gehaust. Ja. Dann die Läuse und kein Wasser, das Essen war schlecht und sehr schwere Arbeit von 6 früh morgens bis 6 abends. Auf Block 11 war es noch was anderes. Wenn die Leute abends nach Hause gekommen sind, haben sie noch 2-3 Stunden Sport treiben müssen. Also wenn auf Block 11 jemand 4 Wochen ausgehalten hat, ohne Blockschreiber zu sein oder Stundendienst zu sein, der musste eine eiserne Natur haben. Nun, was wissen Sie von den Erschießungen im Einzelnen? Haben Sie einmal zugesehen? Ja, der ganze Transport, mit dem ich gekommen bin, ist erschossen worden. Das waren meistens Krakauer Professoren, Zeitungsverleger und so weiter. Es waren vielleicht 350 bis 400 Menschen, Häftlinge. Mich haben sie zu diesem Transport gegeben. Ich wusste nicht das. Ich war damals auf dem Krankenbau. Und als ich vom Krankenbau zurückgekehrt war, habe ich schon keinen von diesen angetroffen. Bloß einen Mann aus Krakau. Sein Name war Michalois. Und als der Mann mich gesehen hatte, sagte er, Mensch, du lebst noch, wie ist denn das möglich? Der ganze Transport ist erschossen worden. Und selbst einmal, als ich zur Arbeit gehen sollte, frühmorgens, wollte noch ein bisschen waschen, es war ja wenig Wasser. Und da hörte ich auf dem Hof so klappern, nicht als Schieße bloß, darf ich es vormachen? Der Schuss hört sich so an, als jemand mit der Hand auf den Tisch legte. Ne? Ich wusste nicht, dass das Geschosse sind. Ne? Und ich gehe zum Fenster, ich dachte mir nichts dabei. Ne? Und da sah ich Einzelhäftlinge rausgehen vom Bunker unten, also von Gang, und auf die Wand zugehen. Und hinten stand ein SS-Mann, und das war der Palitsch. Ich habe bloß den erkannt, ne? Weil ich war nicht fähig, das in mich aufzunehmen so schnell. Denn es war gleich ein Geschrei, Fenster zu, ne? Und ich habe gesehen, wie er von hinten zielt, hinten ein Genickschuss, ne? Also haben Sie nur den Palitsch gesehen? Ja. Oder Sie können jedenfalls sich nur an ihn erinnern. Ja. Ja. Sie haben vorhin den Angeklagten Baretzky erkannt. Was wissen Sie von ihm? Baretzky war unentschlossen. Ich möchte sagen, Baretzky stand ganz unter Einfluss von deutschen Berufsverbrechern. Ja. Er ist bestimmt von diesen Leuten sehr schwer erzogen worden. Es war bestimmt ein junger Mensch, so wie ich sehe, ist er bestimmt ein Auslandsdeutscher. Er hatte keine Ahnung von der Welt, was in der Welt losgeht. Er wusste nicht. Er konnte sich bestimmt keinen Begriff machen, was Mord ist. Haben Sie denn erlebt, dass er mal einen Menschen umgebracht hat? Ich habe nicht erlebt, aber ich muss sagen, er hat mich selbst einmal geschlagen. Herr Zeuge, sprechen Sie doch bitte ins ja, Mikrofon. Ja, er hat mich selbst einmal geschlagen, in Wut. Aber es war nicht so, dass er einen Menschen sagen, wie er zu Tode getrampelt hätte. Er war wohl sehr lebendig. Er hat mit den Häftlingen auch Schnaps getrunken. Aber ich sage, nur mit Funktionshäftlingen, mit Kapos. Und die haben sein ganzes Wissen beeinflusst. Er wusste nicht, was gut ist und was schlecht ist. Es war ja eine Zeit der Rechtlosigkeit. Denn man kann die Helden, die guten Menschen, die erkennen, was gut ist und schlecht, sind selten gesät. Ich habe Helden im Lager selten erlebt. Tja, wissen Sie von Baretzky irgendwie, dass er einmal jemand erschossen hat oder dass er bei dem Schlagen jemand so geschlagen hat, dass er gestorben ist? Ich glaube nicht, dass die SS-Leute so viel geschlagen haben wie die Berufsverbrecher. Ja. Ich möchte sagen, es waren ja keine Engels, aber allgemein waren die Berufsverbrecher viel gefährlicher. Haben Sie auch den Angeklagten Boger im Lager erlebt? Ich kam oft, ich möchte den Herrn Boger einige Fragen stellen, wenn Sie gestatten. Nun stellen Sie die Fragen mal an mich, dann kann ich sie nachher vielleicht an Boger weiter. Haben Sie ihn denn erkannt? Ich hätte ihn nicht erkannt, aber er hat sich sehr verändert. Was wollte ich sagen? Wer war Herr Lachmann? Herr Lachmann war bei der politischen Abteilung beschäftigt. Ja, aber war zusammen mit Herrn Burger? Ja. Wer war Herr Lachmann? Ja, warum wollen Sie denn das wissen, Herr Zeuge? Sagen Sie uns doch bitte, was Sie wissen noch von Burger. Ja, weil es ist sehr wichtig, weil Lachmann sollte aus Lodz gewesen sein. Und ich nehme an, dass durch Lachmann ich vielleicht am Leben geblieben bin. Ja, also Lachmann lebt meines Erachtens nicht mehr. Soviel ich weiß, lebt er nicht mehr. Aber war er aus Lodz, Herr Burger? War der Lachmann aus Lodz, wissen Sie das so? Nein, kann ich nicht sagen. Ja. Aber er stammt aus polnischem Gebiet. Ja. Moment mal, aber kennen Sie mich, Herr Burger? Nein, kann ich mich nicht erinnern. Nein? Kennen Sie die Paketstelle nicht in Birkenau? Ja, ich bin mal da hingekommen, aber ich kann mich da nicht erinnern. Ja, aber wir wurden doch oft denunziert bei euch. Ich bin doch einmal zum Lagerkommandanten Hess gerufen worden. Sind Sie von mir mal vernommen worden? Nein, nein, nicht von Ihnen. Aber ich möchte wissen, Sie haben doch bestimmt von den Denunziationen gewusst, die mich... Ja, das sind so viele Vorgänge. Also ja, also das kann der angeklagte Burger wirklich nicht wissen. Die hatten so viele... Ich konnte nicht die Namen in mich aufnehmen. Ich war mit mich so beschäftigt. Sie wissen es nicht mehr. Ja. Und haben Sie eine Erinnerung an den angeklagten Burger persönlich? Haben Sie mit ihm mal etwas zu tun gehabt? Ich habe mit ihm nichts zu tun gehabt, aber ich habe ihn oft gesehen. Ja. Ich möchte sagen, ich will den Herrn Burger nicht in Schutz nehmen. Aber ein anderer wäre vielleicht schlechter gewesen, sagen wir wie Palic. Der Burger war ein bisschen langsam, ich möchte sagen, ein bisschen lahm. So. Nun, Herr Zeuge, können Sie sich vielleicht entsinnen auf den Angeklagten Dilewski oder Broad, die auch in der politischen Abteilung waren? Nein. Nein. Ich habe keine Fragen mehr, Herr Zeuge. Ja. Herr Staatsanwalt. Herr Zeuge, Sie erwähnten vorhin, dass Sie vom Block 11 aus einmal Erschießungen an der Schwarzen Wand mit angesehen haben. War das im Sommer 1942? Ja. Da hatten Sie also die Möglichkeit, vom Fenster des Blocks 11 im ersten Stock aus zu sehen, dass an der Schwarzen Wand Häftlinge erschossen wurden. Ja. Dankeschön. Von dem Angeklagten Baretzky erwähnten Sie, dass er mit Funktionshäftlingen gelegentlich sogar Schnaps getrunken habe und zu denen recht freundlich gewesen sei. Wie war denn sein Verhältnis zu den anderen, zu den gewöhnlichen Häftlingen? Wie war denn da sein Ruf und sein Verhalten? Ja. Sie hatten bei Ihrer... Also man muss das Lagerleben auseinandernehmen auf zwei Teile. Also wollen bis wir uns März... zunächst einmal beschränken auf den Baretzky ohne Teilung. Sie hatten früher bei Ihrer Vernehmung gesagt, dass Baretzky sehr gefürchtet und als Schläger bekannt gewesen sei. Ist das richtig? Baretzky war ein unbeständiger Mann. Unberechenbar, unberechenbar. Ja. Er konnte in einem Augenblick mit Ihnen Schnaps trinken und im zweiten Augenblick konnte er mit dem Füße treten. Gut, danke schön. Ich habe sonst keine Fragen. Ja. Keine Fragen mehr? Herr Zeuge, Sie haben uns von den Verbrechen der Kapos berichtet. Ja. Wer hat denn eigentlich diese Berufsverbrecher zu Vorgesetzten der anständigen Häftlinge gemacht? Wie kamen denn die in die Positionen, diese Verbrechen an den anständigen Häftlingen begehen zu können? Ja, die wurden meistens von die SS-Leuten eingesetzt. Ich habe keine weiteren Fragen. Herr Zeuge, ich habe eine Frage. Kannten Sie einen Kapo oder Oberkapo namens Kral? K-R-A-L. Ich kannte ihn vielleicht, ich kannte viel Kapos, aber der Name ist mir entflohen. Ich kann nicht sagen. Er war Kapo oder Oberkapo eines Baukommandos. Ich weiß nicht. Ich habe keine weiteren Fragen. Ja. Herr Richter, Dr. Stolling. Herr Ruprecht, kannten Sie den Angeklagten Bednarek? Ja, ich kannte ihn gut. Was wussten Sie von ihm? Von welcher Zeit kannten Sie ihn? Wie Sie ins Lager kamen oder von wann ab? Ich kannte den Bednarek erst von Lager aus, seit 1943. Anfang oder Ende 43? Es war Anfang 43. Herr Bednarek war Blockältester auf Block 11. Nicht verwechseln mit Block 11 in Auschwitz 1. Er war Blockältester im Block 11 Birkenau. Also es war ein Strafblock. Jeder, der auf Block 11 kam, hat irgendwas mit Flucht oder mit irgendwelchen Vergehen der Lagerordnung zu tun gehabt. Dort konnte man auf den Block kommen für eine kurze Zeit, für 3 Monate, für 5 Monate. Man konnte auch für eine Dauer kommen auf Block 11. Waren Sie selbst einmal im Block 11? In Birkenau, ich war nicht oft im Block 11, ich habe dort gebadet. Sind Sie da oft mit dem Angeklagten Bednarek zusammengekommen? Wenn ich zu meiner Dienststelle in die Paketstelle gehen sollte, ich habe auf Block 2 gewohnt, auf Block 4, da musste ich am Block 11 vorbeigehen. Und da habe ich oft den Blockelsen Bednarek gesehen am Eingang vom Block, denn er war ja genauso ein Gefangener wie die Häftlinge, die dort gewohnt haben. Er konnte sich wohl frei bewegen, aber man hat verlangt von einem Blockeltesten, dass er sich an seinen Arbeitsplatz sozusagen hält. Haben Sie einmal gesehen, dass der Angeklagte Bednarek als Blockältester Leute misshandelt hat oder getötet hat? Nein. Wissen Sie etwas über seinen Ruf? Ich kam 42 ins Lager, hatte aber viele Freunde, also Häftlingsfreunde, die schon 40, 41 ins Lager gekommen sind. Also viele, nicht viele, einen hat mal erzählt, du kannst den Bednarek auch nicht zu sehr glauben, du wirst nicht, was er früher gemacht hat. Aber es war ja so im Lager, ein Einzelmenschenleben stand da gar nicht aufs Spiel. Nicht jedem Mensch Sache ist, einen Menschen zu täten. Es sind viele, die das kennen. Ich weiß nicht, ob der Herr Bednarek Leute zum Tode geprügelt hat. Seit dieser Zeit, von der ich ihn kenne, war es in meinen Augen ein sehr anständiger Mensch. Danke sehr, ich habe keine Frage mehr. Herr Basi sagt, dass Sie da auf dem Block 11 gebadet haben. Wo war denn da das Wasser? Können Sie das beschreiben? War da eine Waschanlage? Ja, das Block 11 war der einzige Block, wo eine Waschanlage war. Mhm. Und das hatte Herr Bednarek von sich selbst aus gebaut, also so schwarz gebaut. Denn im Lager waren doch verschiedene Kommandos. Dachdecker. Würden Sie vielleicht ins Mikrofon sprechen, ja, damit wir das hören? Dachdecker und Straßenbauer, Installatore, Elektriker. Und die Sachen, die dazu benötigt wurden, um ein Bad zu bauen, hat er sich wahrscheinlich sozusagen zusammengeklaut. Denn anders ging es nicht. Auf unserem Bauabschnitt, das ist auf Bauabschnitt D. Ja. Wir hatten wohl 2 Baderäume, aber im Sommer war das Wasser, also von Heißwasser war gar keine Rede. Und im Sommer war das Wasser in allgemein knapp. Ja. Wissen Sie, ob da Schläuche auch waren zum Abspritzen? Oder Brausen oder was? Wie war das eingerichtet? Es waren Brausen. Können Sie sich an Schläuche erinnern, an Gummischläuche? Nein. Nein. Ich jedenfalls bin selbst von Herrn Bednarek aufgefordert worden, ich soll zu ihm baden kommen. Ne? Also die ganze Paketstelle, nicht, dass er davon was gehabt hätte, denn die wussten, dass in der Paketstelle gibt es Lebensmittel. Also auf Lebensmittel waren alle scharf, weil durch das ganze Lager war unterernährt. Ich möchte sagen, 80% der Häftlinge waren unterernährt. Herr Reichsanwalt. Herr Zeuge, Sie erwähnten eben, dass Sie viele Freunde hatten im Lager, die schon 40, 41 dorthin gekommen sind. Waren das Reichsdeutsche? Das waren meistens Polen. Das waren meistens Polen? Ja, ich hatte keinen Kontakt zu Reichsdeutschen, denn das waren ja meistens die größten Verbrecher. Aha. Herr Zeuge, waren Sie selbst Kapo? Ich war, man kannte es nennen Kapo, ich war Chef der Postpaketstelle. Also wurden Sie Kapo genannt? Ich wurde Kapo genannt, aber hatte keine Binde. Aha. Dankeschön. Ja. Bitte schön, Herr Erhard. Herr Zeuge, Sie haben uns heute den Dr. Senkteller in Ihrer Aussage erwähnt. Früher haben Sie einmal über den Dr. Senkteller ausgesagt, man könnte ihn als Judenfresser bezeichnen. Ich möchte von Ihnen gerne wissen, wie war das denn im Lager? Waren da die einzelnen Nationalitäten sich gegenseitig Freund oder Feind? Ja, das ist ja das. Man müsste das Lager nach Nationalitäten trennen. In Lager Auschwitz waren Juden, Polen, Russen, Tschechen, Holländer, Belgier, Franzosen, Ukrainer. Jetzt müssen wir, das Lager Auschwitz war ja meistens bestimmt für die Ostgebiete. Selbst in so einer Stadt wie Polen sind die Leute verschiedene Art und verschiedene Mentalität. Die Leute in Polen standen sich alle im Grund genommen feindlich gegenüber. Ein Ukrainer war feindlich zum Polen, aber ein Pole war auch feindlich zu einem Ukrainer. Anders waren die Leute in den früheren besetzten österreichischen Gebieten, anders in den früher besetzten russischen Gebieten und anders waren die Leute, also im Posener Gebiet, im Schlesier Gebiet, von der früher deutschen Besatzungszeit. Also als ins Lager, die haben sie ja ins Lager zum Teil selbst zerfleischt. Ohne das Zutun von SS haben die sich selbst aufgefressen. Denn wenn sagen wir ein Pole, ein Blockältester war, von einem Block, wo viele Ukrainer waren, da konnten sie schon mit Bestimmtheit annehmen, dass da keine Rücksicht nehmen auf die Ukrainer. Ja, was verstehen Sie oder keine Rücksicht genommen? Also er konnte sie zum Tode trampeln und kein Recht hat ihm das verboten. Wie sind die Juden behandelt worden von den Polen? Dann müsste man gleich die Gegenfrage, wie sind die Juden von den Polen behandelt worden und wie sind die Polen von den Juden behandelt worden? Denn es war ja so, nicht bloß Polen waren Blockälteste, auch Juden waren Blockälteste. Ja gut, dann beantworten Sie die Frage doch so doppelt. Also die Juden, wenn ein Pole hat eine Macht über einen Juden gehabt, die Polen waren stark antisemitisch. Noch mehr möchte ich sagen als Deutschen. Denn in Polen haben 5 Millionen Juden gelebt. Und überall, wo viele Rassen, viele Menschen zusammenleben, das sehen wir jetzt in Amerika, gibt es Hass. Die Menschen sind nicht gleich. Und allgemein waren die Juden von den Polen sehr schlecht behandelt. Wenn ein Pole die Macht hatte, also die Funktion ausgeübt hat über Juden. Danke, ich habe keine Fragen mehr. Herr Richter Gerhard. Ich hätte nur gern von dem Zeugen gewusst, wie viele Häftlinge befanden sich im D-Lager? Wissen Sie, haben Sie D-Lager, es war verschieden, aber man konnte rechnen 10.000 bis 12.000. Danke. Ist von Seiten der Angeklagten noch eine Erklärung abzugeben oder eine Frage zu stellen? Frage an den Angeklagten Mulka. Sie haben nun gehört, dass zu der Zeit, als Sie Adjutant waren, da in Birkenau die zur Vergasung bestimmten Menschen mit Lastkraftwagen zu den Gaskammern gefahren wurden. Haben Sie davon gewusst? Ja. Ich meine den Angeklagten Mulka. Ich habe die Zeit nicht verstanden, die der Herr Zeuge genannt hat. Zu welcher Zeit war das? Das war im Sommer 1942. Die Zeit spielt ja auch so in dieser Frage keine Rolle. Spielt eine Rolle. Er hat jedenfalls geschildert, dass im Jahr 1942, zu einer Zeit, als Sie Adjutant waren, die Leute in Birkenau, die auf ihren Vergasungstod gewartet haben, von dem Block, in dem sie warteten, mit Lastkraftwagen zur Gaskammer gefahren worden sind. Und der Zeuge hat eine detaillierte Schilderung gegeben, wie das vor sich gegangen ist. Ich frage Sie nun, ob Sie davon gewusst haben, dass die Leute mit den Lastkraftwagen zu den Gaskammern gefahren sind. Davon bekam ich keine Kenntnis. Und wie können Sie erklären, dass Ihnen das verheimlicht worden ist, nachdem Sie das heute alles erst erfahren? Es lag keine Veranlassung vor, da ich mit Schutzhaftlager und Häftlingen nichts zu tun hatte. Das ist ja eine Sache der Vergasung gewesen, und die hat mit dem Schutzhaftlager doch wohl kaum etwas zu tun gehabt. Ich hatte auch mit Vergasung nichts zu tun, Herr Staatsanwalt. Ich frage, ob Sie es gewusst haben. Frage nicht, ob Sie etwas damit zu tun hatten. Ich frage, ob Sie es gewusst haben. Ich bekam keine Kenntnis davon. Insoweit habe ich es nicht gewusst. Sie wollen also sagen, Sie haben damals, als Sie Adjutant waren, nicht gewusst, dass die Lastkraftwagen eingesetzt wurden, um die zur Vergasung bestimmten zu den Gaskammern zu transportieren? Nein, man fragte mich nicht danach. Sie haben es nicht gewusst, wollen Sie sagen? Nein! Herr Zeuge, können Sie das, was Sie gesagt haben, mit gutem Gewissen beschwören? Ja. Dann haben Sie den Eid zu leisten. Nichts vorgesehen, ne?